Manchmal am Abend, wenn es dunkel ist, unternimmt Bürgermeister Gareis einen Spaziergang mit seinem treuen Ritter Stein, dem Assessor. Dann schlendern sie draußen die Feldwege entlang, manchmal bis Mitternacht. Auch heute sind sie wieder unterwegs. Laub raschelt zu ihren Füßen. Der Oktober ist nah. Die Kartoffeln sind dran. Wenn die Blätter runter sind, dann weiß ich nie, ist das ein Apfel oder eine Kirsche? Das sieht man am Geäst. Ja, sie kommen vom Land. Kartoffeln. Wenn zu Hause nichts Rechtes zu essen da war, Kartoffeln waren immer da. Die machten so herrlich satt. Jetzt fahren die Bauern ihre Kartoffeln, ihre Schweine nur bis zur Stadtgrenze. Da, ihr verfluchten Altholmschen. Wenn ihr was wollt, holt's euch. Ja, der Boykott wird immer schärfer. Bitte, Steinchen, jetzt nichts von Boykott. Es gibt andere Sorgen. Wir haben die meisten Arbeitslosen in der ganzen Provinz. Und mein Fürsorgeetat ist seit 2 Monaten auf Null. Und was wollen Sie da machen? Ich verbrauche weiter. Ich möchte den Rendanten sehen, der mir dafür das Geld verweigert. Wenigstens in dem Punkt habe ich die Partei hinter mir. Die findet ja in letzter Zeit, dass ich kein richtiger Roter mehr bin. Halte es mit den Bauern. Bin nicht auf Linie mit dem Regierungspräsidenten, dem Genossen Temporius, diesem Scheißbürokraten. Seitdem die Bauernschaft auf seiner glorreich gedachten Riesensitzung in Stolpe, wo er als Riesenversöhnungssieger rauskommen wollte, in die Suppe gespuckt hat, hat er einen Riesenhass im Busen. Ich sage Ihnen, Steinchen, über so einen Bürokratenhass geht nichts. Wenn Sie auf nichts in der Welt bauen können, darauf können Sie Häuser bauen. Bürgermeister! Gareis! Nachts 23:30 nur Gareis. Sind Sie verheiratet? Was? Ob Sie verheiratet sind? Haben Sie Kinder? Wer sind Sie denn? Warum haben Sie die Bauern zusammenschlagen lassen? Sie Verbrecher! Sie sind wohl besoffen. Ein Besoffener. Ein Verrückter. Ein verrückter Besoffener. Na ja. Kehren wir um. Als Stein sich vor Gareis Haustür verabschieden will, tritt eine Gestalt aus dem Schatten. Stuff? Ja, ich bin's. Was haben Sie denn jetzt? Ich weiß, dass wir uns nicht riechen können. Morgen wieder das alte Feindbild. Aber jetzt, Herr Gareis, hat Sie unterwegs einer angesprochen? Einer mit einem Ziegenbart. Wir haben den Kerl nicht erkannt. Aber die Stimme passte zu einem Ziegenbart. Und was hat er Sie gefragt? Ob ich verheiratet bin, dass ich die Bauern habe niederschlagen lassen. Das war grün. Was, grün? Ja. Wer? Gefängniswärter. Der Mann ist geistesgestört. Halbirrer. Bewacht jetzt im Krankenhaus den Henning. Den Fahnenträger vom Altholmer Blutmontag. Der leckt jetzt seine Wunde. Blutmontag. Ja, was denn sonst? Ach, Stuff. Lauft! Lauft! Ritt weg! Der hat eine Bombe! Der will euch tot machen! Und dann geht alles blitzschnell. Da kommt einer aus dem Torweg gerannt, schwingt was über seinem Kopf, schreit was von Blitz aus der Wolke und die drei vor Gareis Haustür rennen davon. Der Verrückte hinter ihnen her. Sie kommen bis zum Bereich der Vorgärten. Da stolpert Gareis, spürt den Mann hinter sich, will sich befreien und fühlt wütende Zähne im Arm. Hilfe! Hilfe! Stuf! Lass erstmal hin. Den Koffer können Sie loslassen. Hören Sie, wie ist er drin? Schmeißen Sie das Ding weg! Weg damit! Hans!